verbrannt. Das Rätsels Lösung ist verbannt. Schreibt doch in die Kommentare das Album Story Lösung, die noch nicht verbrannt. Kleiner Norris wollte Knight werden, aber er hat nicht mal die Prüfung ablegen dürfen. Das Rätsels Lösung ist Ragnarok, Online Game ist bekannt. Schreibt es in die Kommentare, sonst wird der kleine Norris